Die Delegation des Eisenbahnministeriums unter Leitung des Ministers Zhang Hyuk verließ am 31. Mai mit dem Zug Pyongyang, um an der 45. Ministerkonferenz der Organisation für Eisenbahnzusammenarbeit in Sotschi, Russland teilzunehmen.